Rudolf Steiner hat ja all sein Wissen von so einem Kobold oder von verschiedenen Elfen bekommen, ne? Letztens habe ich darüber erfahren, über eine von einer isländischen Feenforscherin, die hat das in einem Buch veröffentlicht. Die hat nämlich den Kobold kennengelernt, der war schon 300, 400 Jahre alt. Und der hat den Rudolf Steiner in jungen Jahren besucht, stand an einem Baum und hat ihm alles erzählt. Kaspar geht, der alte Industrial-Fan und Industrial-Musiker Kaspar geht immer in den Grunewald. Der hat auch schon ganz viel von Elfen und Kobolden erzählt. Und das hat er in seine Düsenmusik eingebaut. Es macht echt Spaß, das zu hören. Man hört direkt die Kobolde. Ich finde ja die Kobolde so toll. Die Kobolde sind auch irgendwie die phänomenalen Botschafter in der Subkultur. Die Subkultur ohne Kobolde ist doch gar nicht vorstellbar. Jeder subkulturelle Arbeiter hat irgendwas von einem Kobold in sich. Und Rudolf Steiner? Rudolf Steiner ist doch der absolute subkulturelle Anthroposoph schlechthin. Der hat doch schon damals vor 100 Jahren in seinen Zeichnungen ganz klar dargestellt, was Subkultur ist. Subkultur ohne Rudolf Steiner ist doch gar nicht möglich.